gut, also ich will großmütig sein, wie wohl die Männer es gar nicht verdienen, dass man auch... Warum sollen wir keine Großmut verdienen? Es gibt Fälle, wo auch wir unverkennbare Züge von Großmut entwickeln. Wir haben zum Beispiel eine sekante Frau, die uns nicht eine Stunde Ruhe gibt und wir wünschen ihr dafür die ewige Ruhe. Wenn das nicht großmütig ist, nachher weiß ich es nicht. Auf diese Art allenfalls. Gnädige Frau, der Juwelier ist da. Ja, sag ihm, ich komm. Der Juwelier ist da und sie ist weg. Das Beispiel einer goldrichtigen Frau. Aber man muss mit der Erbsensteinin in dieser Hinsicht nachsichtig sein. Sie hat eine geschmeidige Liebe am Hals. Deswegen legt sie sich das liebe Geschmeide um den Hals. Na, ich habe jedenfalls mit Selbstaufopferung zugunsten des Freundes gehandelt. Tröste dich, Schnuffel, mit dem Bewusstsein und denke, die edelste Nation unter allen Nationen ist die Resignation. Sie war's bestimmt. Durch den Hof ist sie gegangen. Sie war's, ich hab's vom Fenster gesehen, das Mädel im baumwollenen Kleid. Das war sie und keine andere als sie. Jetzt muss sie auf der Stiegen sein. Sag mir, Gilly, was rennst du herum wie ein Besessener? Der Schnuffel, den hat der Deichsel hergeholt. Ja, dich habe ich gesucht. Na, ich bin ja neben deiner gestanden. Ja, das habe ich übersehen. Du sollst geschwind zum Herrn von Kautz kommen. Es ist was nicht in Ordnung mit dem Ehekontrakt. Der Notar und die Beistände, die stecken die Köpfe zusammen. Ja, was kann denn das sein? Da muss ich doch gleich... So, den hätte ich angebracht. Mein Gott, bin ich aufgeregt. Da, bei der Eingangstür... Muss sie hereinkommen, da stelle ich mich da her. Ist schon recht, Mamsell. Ich höre es. Dieses zarte Zepperln, das ist ihr Gang. Ja, sie ist's. Ich stelle mich da ins Eck. Gedulden sich da einen Augenblick. Oh, ich kann schon warten. Ja, bitteschön, warten Sie dabei. Mein Gott, ist das schön. Thekla. Sie sind da? Ja, leider nicht als so ganz, was der nagende Gram noch übrig lassen hat von mir, das ist da. Wodurch habe ich das verdient? Was denn, Herr von Giegel? War mein Betragen denn nicht artig? Bin ich nicht überhaupt still, bescheiden und eingezogen? Gewiss. Und Sie sind ausgezogen und hinterlassen mir keine Adresse. Wenn Sie wüssten. Wenn Sie lieber wüssten, was das für ein trostloser Zustand ist, ein Liebhaber ohne Adresse. Ein junger Spatz, der aus dem Nest fällt, ein Pinsch, der ohne Halsband umläuft. Das alles ist noch Gold gegen einen Liebhaber ohne Adresse. Sie haben mir einen großen Dienst geleistet, wie Sie mich damals abends vor den Zudringlichkeiten eines kecken Menschen geschützt haben. Sie haben mich auch nach Haus geführt. Und aus Dankbarkeit habe ich Ihnen erlaubt, mich zu besuchen. Es war Unrecht. Und ich darf Sie nicht wiedersehen. Das war der Grund. Na, lügen Sie nicht. Sie können mich nicht leiden. Der Grund kommt mir viel gründlicher vor. Glauben Sie, man darf nur die Leute nicht wiedersehen, die man nicht leiden kann? Also, Sie sind mir gut. Thekla, liebste Thekla. Ja, dann ist ja was anderes, was Ihnen geniert. Haben Sie vielleicht recht ein schlechtes Quartier? Was macht es? An Ihrem vorigen war auch nichts dran. Oder haben Sie keinen Extra-Eingang? Ich lasse durchbrechen, an welcher Seite als Sie wollen. Oder haben Sie keine Möbeln? Ich stelle Ihnen eine Einrichtung hinein, dass Sie Ihnen nicht mehr rühren können. Herr von Giegel, Sie beleidigen mich. Aber nein, das... So war es ja nicht gemeint. Ich weiß, Sie sind ohne Interesse, das ist schön, aber ich bin ohne Adresse, das ist nicht schön, das ist sogar schauderhaft. Denken Sie gar nicht mehr an mich, Sie müssen mich vergessen, wenn Sie alles wüssten. Ich weiß aber gar nichts, wo logieren Sie, Thekla, wo wohnen Sie? Thekla, wo sind Sie denn zu finden? Das werden Sie nie erfahren. Ich lasse Sie nicht mehr aus, ich folge Ihnen Schritt vor Schritt. Mein Entschluss ist fest, eher den Tod als ein Leben ohne Adresse. Sie werden mich bös machen, schämen Sie sich, ein armes Mädel. Ich lasse nicht nach und wenn die Welt einstürzt. Zum Kuckuck muss der Teichsel gerade jetzt die zwei daherbringen. Oh, schau, der Junge hat Gesellschaft. Du bist ein feiner Kerl, Gigi. Mir scheint, deswegen hast du mich fortgeschoben. Sie wollen jemand sprechen, Demoiselle? Ja, die Frau von Erbsenstein wegen Chemisetten. Sie erkennt mich nicht, das ist gescheit. Übrigens unterhältst du dich recht gut. Ja, ich kenne die Mamsell dazu mal, wie vor 4 bis 5 Wochen war es einmal hübsch dunkel abends und da hat sich einer angemacht so an sie und war zudringlich, keck, ich gehe hinterdrein, sehe Ihre Angst. Also eine Rettungshistorie. Und zwar ein alter schierer Ding. In der Finster kann man so etwas nicht beurteilen. Ich werd giftig, lauf hin, gib den verliebten, dicken, alten Kater an Renner, dass er auf ja und nein vis-à-vis auf dem Eckstein gesessen ist. Also du warst das? Wie meinen Herr von Kautz. Ich will nur sagen, du warst so ein Held? Ja, aber unter anderem, was lass denn du mir durch den Herrn Schnuferl sagen, im Ehekontrakt wäre was nicht in Ordnung? Ich hab nur... Aber es ist ja gar nicht wahr. Sie alle sind in der schönsten Ordnung. Und einer Heirat steht gar kein Hindernis entgegen. Sie heiraten? Glauben Sie es nicht. Es ist dem nicht so. Also komm, Gigl, sei gescheit. Schlag dir dieses deugerte Ideal aus dem Sinn. Betracht zum Beispiel nur dieses Mehl da. Da kannst du dir ein Muster nehmen, was es für Mehlen gibt auf der Welt. Da pariere du ungeschadet. Deine Tegla ist nicht den halben Teil so sauber wie diese Putzerin. Die Partie jetzt verlieren. Mamsel Tegla, die gnädige Frau erwartet Ihnen. Ich bin zu Befehl. Tegla heißt die? Mir geht ein Licht auf. Ein hübscher Name, Tegla. Ja, Herr von Kautz, Sie verzeihen, ich habe einen notwendigen Gang. Du, Gigl, halt! Was ist denn? Das also ist die Tegla? Geht's dir was an? Lass mich. Da geblieben. Deine unverdiente, herrliche Braut willst du so blamieren vor der ganzen Gesellschaft? Geht's dir was an? Was flüstern denn die miteinander? Meinetwegen, rein in dein Verderben. Gigl, deine Braut kommt. Verflixt. Ist die Stickerin fort, Frau von Erbsenstein? Das ist eine verrückte Person. Ich will ihr neue Arbeit geben und sie nimmt's nicht an. Sie sagt, sie hat ihre Wohnung verändert und muss ihre neue Adresse durchaus verschweigen. Ist sie noch in deinem Zimmer, Nies? Nein, sie hat gebeten, ich soll's nur geschwind über die anderen Stiegen hinunterlassen. Fort, da muss ich noch. Halt, Gigl, da bleibst. Was hat er denn? Ich weiß nicht, der Mensch ist ordentlich damisch, seitdem er diese Mamsel Tegla da gesehen hat. Tegla heißt die? Diese Stickerin ist diese Tegla? Der Name Tegla hat eine eigene Wirkung. Also jetzt keine Deukerei macht. Der Herr Notarius glaubt sonst, wir halten ihn für einen Narren. Geschwind zur Unterschrift. Unterschrift? Hier in meinem Herzen ist eine Inschrift, die keine Unterschrift duldet. Der Name Tegla ist hier mit unauslöschlicher Merktint geschrieben. Verzeihen Sie, liebste, beste Frau von Erbsenstein, aber ich muss ihr noch, ich muss sie finden. Weg ist er. Also so. Und da kommt jetzt gerade der Notarius und die Gesellschaft. Ach, die schauen, die sinkend eh. Das ist nur in einem Zauberstückel möglich. Hier ist keine Rede davon. Aber was soll ich denn tun? Es bleibt nichts übrig, Frau von Erbsenstein. Sie müssen in Ohnmacht fallen. Sie haben recht, Schnuffel. Mir wird ohne dies, wird mir... So ist recht. Legen Sie sich nur malerisch aufs Kanapee. Ausgezeichnet. Ja, aber was soll man denn sagen, warum der Gegel davon ist? Der ist um einen Doktor gerannt. Schnell umlegen, Frau von Erbsenstein. Sie sind schon da. Singt schon um. Eine großartige Frau. Da liegt sie. Horizontal genauso liebenswürdig wie vertikal. Diese Veränderung der geometrischen Perspektive ist nicht für dich geschehen, Schnauferl. So eine Ohnmacht, die man einstellen kann wie eine Weckeruhr, ist doch was recht Praktikables. Mensch, wo enden deine Möglichkeiten? Das Tierreich ist uns auf jeden Fall weit unterlegen mit seinen Farbenverkehren, den immergrünen Heuschrecken und den sandfarbenen Sandwippern. Deswegen hat auch die Frau von Erbsenstein ihre Ohnmacht tapfer durchgehalten, bis die letzten Gäste weg waren. Der Gigl war leider auch immer noch weg. Und den habe ich gesucht und gefunden. Aber wie soll man einen minderwertigen Esel zu einem vollwertigen Glück bekehren? Reden hat nichts genutzt, bitten hat nichts genutzt und schlagen konnte ich ihn nicht, weil er stärker ist als ich. Meine Liebe zu der Frau von Erbsenstein hat mir das Rezept eingegeben, wie ich ihn von der glückzerstörerischen Leidenschaftsverwirrung zu der Haubenputzerin Tegla kurieren könnte. Indem ich ihm nämlich diese Mädelgattung einmal vorführe, wie sie wirklich ist, ohne reiche Männer umgarnende und ewig Liebe heuchelnde Unschuldsmaskerade. Wir sind also in die Vorstadt hinaus, zu der Madame Storch, die ich flüchtig kenne, und ihren Näherinnen, die ich flüchtig kenne. Ein ganz ehrbares, weil flüchtiges Verhältnis, denn da ist ja noch der Knöpfel oder wer, der Bruder der Madame Storch oder was, den ich besser kenne oder wie. Für den Gigl gerade das richtige Milieu zur Exempelstatuierung. Ich gehe also rauf zu die Störch, der Gigelbord und dem Kaffeehaus. Aber so geschickt man eine Sache auch einfällt, das Schicksal zieht einem oft den Faden aus dem Nadelöhr.